Sie hören Germafia, wie die Mafia Deutschland übernimmt. Ein Erfahrungsbericht von Sandro Mattioli, gesprochen von Carsten Wilhelm. Das Buch erschien 2024 im Westend Verlag, die Hörbuchausgabe im Abbott Verlag, ein Imprint von RB Media.